ist in Ihnen. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Ja, volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. Cool. Cool. Cool. You are being taken. Hallo, Nachtschwärmer. Same procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, Jakes. I'll do my very best. hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Lust auf Ekstase, Freitag bei 22.13 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Hoffentlich. Wie war's bei euch, Bandis? Wo ist Al? Ich frage mal, Al, wie war's im neuen Jahr? Wo ist er denn? Das weiß ich gar nicht. Seit er irre ist, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das wäre richtig mal toll, wenn er mal nicht da wäre. Also auf jeden Fall, hier ist euer Charlie. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Football-Star Al Bundy. Oh, Al. Wo kommst du wieder her? Du mit deinem Touchdown-Zimmer, das war ja in jungen Jahren, als du mal jung warst, Al. Ich war auch mal ein junger Mann. Ja, ja, das war ewig her. Jung genug, um 4 Touchdowns zu schaffen in einem einzigen Spiel. Vergiss es. Auf die Dunkelheit ihren roten Schatten über das Land. Hier kommt der absolute Hitzeschock für Ihre Ohren. geht in den Ohren, das geht ins Blut. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Legt ihre Stunde, denn auf das, was jetzt kommt, haben sie wirklich lange gewartet. Hier ist brandneu auf 6 CDs die Oldie-Entdeckung des Jahres. Das Wahnsinnspaket für echte Liebhaber, Fans und Sammler. Die Mega-Super-Oldies. Mit vielen echten Oldie-Raritäten in einer unvergleichlichen 6-CD-Box. Die Mega-Super-Oldies. Von Experten und Musikmoderatoren persönlich ausgewählt und zusammengestellt. Mit Titeln, die zum Teil aus ganz privater Plattensammlung stammen. Alles in allem 96 Originalsongs auf insgesamt 6 CDs. Diese Songs finden Sie nun wirklich nicht auf jeder Sammlung. Wählen Sie jetzt jetzt gleich 040 411 442 und bestellen Sie Ihre Mega-Super-Oldies. Für nur 99 Mark inklusive Versand. 6 CDs randvoll mit Original-Oldie-Raritäten. Bestellen Sie jetzt unter 040 411 442. Denn dieses Angebot gibt es nicht im Handel, sondern nur hier im Radioshop. Mega-Super-Oldies, die Oldie-Entdeckung des Jahres. Sie haben es ja sicher schon gehört, bei T-Online gibt es jetzt 2 Freistunden im Monat. Ja, klar, meine Lieblingsoper. Nein, Moment, ich glaube, Sie missverstehen. Wenn dann der Freischütz das erste Mal auf der Bühne erscheint. Ja. Da, wunderbar. Ja, schon, aber es geht doch hier um T-Online. Ach, das war doch Musik. Durch die Wälder. Oh mein Gott. Durch die Augen. Bei T-Online gibt es keinen Freischütz, bei T-Online gibt es Freistunden fürs Internet. 2 jeden Monat, schon ab Software 2.0 plus Verbindungsentgelt. T-Online, einfach mehr Internet. Hello? Y'all ready for this? Hello? This is the remix. Y'all ready for this? This is the remix. What you Ghetto Superstar. Jetzt kommt gleich nachher unser Gewinnspiel. Und man macht es ja so, dass man, wenn ins neue Jahr geht, dass man sich was vornimmt. Al, ich weiß, was jetzt kommt, ja? Du wolltest dir einiges vornehmen. Vor allem mit deiner Frau, mit einem Frieden schließen, oder? Ich will auch, dass wir Freunde sind. Wir sind verheiratet, weg, wir können keine Freunde sein. Komm, Al, dass endlich Frieden ist. Du dich mal mit deiner Frau versöhnen. Mein Slogan ist, abgestanden, das soll man nicht aufwärmen. 22 Uhr und 31 Minuten der Radio Regenbogen Verkehrsservice in Teilen des Sendegebiets, Nebel mit Sichtweiten unter 50 Meter. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Seid ihr bereit für unser erstes Gewinnspiel? Stay tuned. We'll be back after this. Unser erstes Gewinnspiel im neuen Jahr. Auf geht's hier. Das wird jetzt ganz speziell. The Best Of. The Best Of Gewinnspiel. Sit down, relax, and enjoy the ride. Try to understand our message, but more important is that you feel our music. Welcome. Enjoy. Und ganz nebenbei, wer Neujahrsgrüße faxen möchte, 06 21 33 75 312. Hey! 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1. Aber jetzt hat der Countdown begonnen. Alle spielen, drück drauf. Mach bloß nicht schlapp. Move it, groove it. Yeah. Grenzenlos frei. I know. Girl,

love for the haters of the players of the game. The pressures infiltrate so you can't maintain the balance of reality, from sane to insanity. The drive to genocide is what took your sanity. But you made it sipping mode down in Cali, lounging in the rich, sporting dips like Hallie. Anything you want, all you have to do is ask it. The finest person tools to insinuate your status, but you're not sincere. What could be your future? Left your line feeble from the highest evil. Always be tomorrow. Simple for you. Be true to yourself. This is one time we're gonna make things simple for you. Be true to yourself. Let all your dreams will come true. Let your words match your action. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you get. It's all up to you. Make your own dreams come true. Rise up, rise up to the morning sun. Another day come. The work must be done. Left, right, left, right. Smile. 22:44 Uhr, hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Kelly, Assistentin Blondie, komm, sag mal die Telefonnummer hier durch, ja? Oh, bitte lass es einfach sein, bitte, bitte. Ja, das ist einfach, du kennst du dir nur 01800, los. 1800, Reißverschluss zu. Oh, nein. Oh, yeah. Yeah. Trigger, yo, I'm coming bigger. Pulling the rack from under, bring the thunder into. to the stone, we're born like back shot. I ain't no joke, so why try to provoke when you know you threw brick shot off a load? My lyrics got you smoked like a dungeon. I'm chilling in the clutches, so jingle, jangle, you shouldn't tangle. Missing with booyah, you get yourself strangled. Something you will never regret, and it's gonna be the bomb. This is what I've been. Yep, it's like Romeo and Juliet, hot sex on a platter. us too long to understand the next phase to age. It's not the fault of the things to do, but this world is what it is. So let wisdom be preached to know it is what I might teach. But damn, things change, your life is in our own hands. Read the same Bible, drink the same water. Give thanks to God, cause of him we all exist. Many bones, but no problem to solve. Now build knowledge, and see we're living on the edge. It don't matter if you hold the gold over half of the shore. Be proud of the race, and let your race be based in love. Da waren jetzt einige Knaller aus 1998 drin, oder? Ganz sicher. Jetzt flackert ihr mit den Ohren. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Hello, baby. Back to the hometown, Surf City. Noch mehr Action. Happening here on your Maximum Music Radio Station. Oh. Ruf mich an, ich möchte es wissen. Habe ich in der Leitung. Melanie aus Freudenstadt. Hallo. Hat man in Freudenstadt auch gefeiert gestern? Ja. Wie? Erzähl. Ja, wir waren in Stuttgart im Flick Flack. Aha, und da ging die Party ab? Ja, das war die geile Party, ja. Ehrlich, super. So, jetzt brauche ich von dir noch 500 Briten. Okay, also dann wären Spice Girls, For the Cause, Papa Bear, Will Smith, Absolute Beginner, DJ Bobo, Brandy Monica. Oh, da bin ich an den Spezialisten geraten, ha? Ja, das ist richtig. Alle anderen legen mich ja auf. Wahnsinn! Ihr habt es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Die Melanie hat es geschafft. Auf Freundschaft. Super. Das ist die ganz neue aktuelle Sucking, aber die kann ich nicht mal ganz bringen. Vielleicht muss ich die später nochmal anspielen. Wir haben jetzt gleich volle Stunde Nachtschwärmer, da gibt es Aktuelles. Da bin ich aber nachher gleich wieder da und ist schon wieder Stress da. Ich habe Al Geld gegeben, dass er den Kindern da was kauft sein, ich konnte ja nicht da sein bei ihm. Was hat er gemacht? Nichts. Ich hatte ja doch 200 Mal gegeben für eine Barbie-Puppe, Al. Ha? Wieso hast du es nicht gemacht? Zwei Riesen für eine Barbie-Tussi? Eine echte Frau ist ja nicht mal so viel wert. Al, bitte, das kannst du nicht machen. Dann hatte ich dir vorgeschlagen, dass wir Bad Mandy noch eine Gummipuppe kaufen zu Weihnachten. Aber Kelly hat gemeint, er hat schon genug, oder Kelly? Was meinst du, ha? Na gut, du hast eine Puppe namens Lieutenant Uhura. Eine Barbie. Lilly. Die Biene Maya. Ja, ja. Ach ja, und so eine vergammelte rosa Socke, die du immer über die Hand ziehst und Mausi nennst. Das reicht dann. Ja, sehr witzig. Mach dich über mich lustig. Des Wahnsinns fette Beute. Gleich nach den Nachrichten. Yeah! Wir übergeben uns in der Sendezentrale. Kurz vor 23 Uhr das Wetter. Von hier in der Nacht ist es besonders in den Niederungen feucht, kalt und neblig, trüb. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und minus 5 Grad. Am Tage wird es etwas freundlicher, Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad. Radio Regenbogen, 101,1. Nachrichten. Um 23 Uhr mit Volker Wingerath. Mit dem neuen Jahr hat in Deutschland und 10 weiteren Ländern Europas das Euro-Zeitalter begonnen. Rund um die Welt wird der Start der Europäischen Währungsunion mit Hoffnung auf positive Impulse für die Wirtschaft verbunden. Der Umrechnungskurs des Euro zur D-Mark wurde mit knapp 1,96 Mark für einen Euro festgelegt. Für die Bürger ändert sich zunächst nicht viel, allein Aktienkurse gibt es ab Montag nur noch in Euro. Die 4 unverletzt im Jemen freigelassenen deutschen Geiseln werden voraussichtlich um Mitternacht Jemen verlassen und Richtung Heimat zurückfliegen. Die 3 Frauen und ein Mann aus Berlin und dem Saarland werden morgen früh in Frankfurt erwartet. Ursprünglich wurde bereits mit einer früheren Rückkehr der 4 Deutschen gerechnet. Doch den Direktflug von Sana nach Frankfurt konnten sie nicht mehr erreichen und so verbrachten sie Silvester in der Residenz der deutschen Botschafterin. Ihnen gehe es gut, sagte eine der freigelassenen Geiseln. Angst hätten sie nur vor einer möglichen gewalttätigen Befreiung durch die Armee gehabt. Doch sie hatten Glück, die Geiselnehmer ergaben sich widerstandslos den herbeigeeilten Sicherheitskräften. Anders als bei der blutigen Befreiungsaktion in einem anderen Teil des südarabischen Landes, bei der 4 Touristen ums Leben kamen. Stefan Hildebrand, Radio Regenbogen Bonn. PDS-Vordenker André Brie hat den eigenen Genossen schwere inhaltliche und strategische Defizite vorgeworfen. In der Berliner Zeitung kritisierte er die mangelnde Bereitschaft der Partei zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Nach Auffassung von Brie muss sich die PDS in Bezug auf Mauertote und Nationale Volksarmee fragen, ob ihr pazifistischer Grundkonsens nicht verlange, erst einmal mit sich selbst ins Gericht zu gehen. In Italien sind am Neujahrstag wieder über 100 Flüchtlinge an den Küsten gelandet. Das Fernsehen meldete, 70 Menschen seien mit einem Boot aus Nordafrika bei Syrakus in Sizilien angekommen. Die meisten stammten aus Sierra Leone, wo ein Bürgerkrieg tobt. Allein über Weihnachten waren etwa 1000 Flüchtlinge und illegale Einwanderer nach Italien gekommen, die meisten aus dem Kosovo und aus den Kurdengebieten. Martin Schmidt hat bei der 47. Vierschanzentournee das Neujahrspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Schmidt, der bereits am Mittwoch das Auftaktspringen in Oberstdorf für sich entschieden hatte, siegte auf der Garmischer Olympiaschanze beim 2. von 4 Springen dieser Tournee. Auf dem 2. Platz folgt der Finne Jan Ahonen vor dem Japaner Noriaki Kasai. Sven Hannawald aus Hinterzarten belegte den 4. Rang. Die Zeit 23 Uhr und 2,5 Minuten. Der Radio Regenbogen Verkehrsservice in Teilen des Sendegebiets Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. Ihr Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Charlie 2000, der ist so gut gelaunt.

Danke. Hallo, Neujahrsblondies. Alle gut rübergekommen? Natürlich, ganz klar. Aus der Ärztezeitung. Was schmerzt bei einer Geschlechtsumwandlung von Mann zur Blondine am meisten? Das Absaugen des Gehirns. Wieder zu hart. Fängt er wieder gut an. Was sucht die Blondine im Ketchup? Den Heinz. Haben wir noch einen? Noch ein Knaller. Oh nein, bitte nicht, nicht. Oder doch? Nein, doch, nein, doch. No, I'm a crazy fresh, crazy silly fresh DJ. Okay, ich habe ihn gerade selbst überredet. Was ist der Unterschied? Oder besser gesagt, da ist die Straße. Und da liegt eine Blondine, eine überfahrene und ein überfahrenes Reh. Was, gibt es da irgendwann einen Unterschied zu sehen? Ja, vor dem Reh ist eine Bremsspur. Oh, ist der hart. Oh nein. Jetzt reicht's. Ach, ist der hart. Oh nein, bitte nicht. Radio Dröhnung. I did it. Ganz live on hold. Shake you here. Al, was hast du jetzt vorgenommen? Bis neue Jahr, Mein Dad hatte einen großen Traum. Und dieser Traum wurde weitergegeben von Generation zu Generation der männlichen Bandys. Oh nein. Bau dir dein eigenes Zimmer und lebe getrennt von deiner Frau. Bautechnisch haben alle versagt. Nein, geschlechtlich haben alle versagt. Da hast du es wieder, Al. Ja, wenn das nicht klappt, was machst du dann? Ich gehe dahin, wo ein Mann hingehört. Auf die Knie vor einer fetten Frau, um ihr Schuhe zu verkaufen und das Fett über dem Knöchel zurückzurollen, um vielleicht den Fuß zu finden. Das hast du schon immer gemacht. Und jetzt. Hol tief Luft. Du wirst sie brauchen. Unser Internetgewinnspiel. Ladies and gentlemen, let me ask you one question. Ich möchte wissen, wie heißt das Original von dem Song hier? Seit Jahren schon altbekanntes Trinklied sozusagen. Wie gesagt, www.charlie2000.de ins 8. Gästebuch bitte eintragen. Vergesst eure Adresse nicht. Und wir wollen heute endlich unsere Miss Internet-Wahl abschließen. Da haben sich mehrere Damen gemeldet mit Bild. Schaut mal rein, gebt eure Stimme ab und heute müssen wir endgültig wählen. What are we going to drink? What to drink? What are we going to drink? Oder unsere Internetfrage. Übrigens zur Information, Scooter ist es nicht nach Schwerbach. Nein! Same procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, Jakes. I'll do my very best. We'll be right back. Ich habe immer noch nicht rausbekommen, was Al sich vorgenommen hat fürs neue Jahr. Irgendwas muss ja gewesen sein, oder? Muss man irgendwas tun, um dir das Leben zu erleichtern? Die Haare auf deinem Rücken rasieren. Die Haare sind nicht grundlos dort. Unser Gewinnspiel 0138 8000, und das ist musikalisch ein kleiner Rückblick 1998 Haus und was sich dazu gezählt hat. Abend, 23.42 Uhr. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel Nachtschwärmer. Und alle, die sich zugeschaltet haben, hallo! Nachtschwärmer Spezial. Natürlich allen guten Rutsch ins neue Jahr, nachträglich von eurem Charlie. I had a dream last night. We'll be right back. Hause. Immer noch unser Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Einer mehr Fall vergessen, Bud Bundy. Für den wird sich dieses Jahr alles ändern. Hä? Bud, was meinst du? Hast du dir was vorgenommen? Papa, erzähl uns von deinen Reisen in die Einsamkeit. Tja, alterndes Männerspielzeug. Als ob es mich kratzt, was ihr denkt. Ich sage, es ändert sich nichts. Spezial 98 Rückblick. Aber bei weitem ist das nicht alles, Nachtschwärmer. Da kamen ja hunderte von Titeln raus. Aber einen machen wir noch. We'll be right back. kam zu mir. Hey, was ist denn hier eigentlich los? Ladies and Gentlemen. Donde siempre y vamos. Mañana. Das ist neues Kult und da muss ich jetzt rein. Ich habe nämlich den Thorsten dran aus Steinbronn bei Böblingen, stimmt das? Ja, genau. Hallihallo, grüß dich. Wie bist du ins neue Jahr reingekommen? Erzähl mal. Ja, halt auch mit ein paar Böllern und so. Aha, wie gehabt. Gute okay. Party. Ja, jetzt brauche ich von dir 500 Brennen, bitte. Ja, also Ricky Martin, Michael Jackson, Snap, Brooklyn Bonds, DJ Sarkin und Friends, Matt for Matchbox 20 und Thomas D. Ja! Super! Das gibt den CD für dich. Thomas, Thorsten, bleibst du dran? Ja. Er hat es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Touchdown! Yeah. Er hat es geschafft. Hey! Mal gleich volle Stunde. Da bin ich nachher gleich wieder da. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub ich spinn. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Und Radio Regenbogen. Jetzt geht's los. Haltet euch gut fest. Hallo. Denn bei uns ist alles erlaubt. Genau. Ein super Rülpser. Abgedrehte Abenteuer. Vorzüglich. Und ihr seid mit. Wir haben schon den zweiten neuen Tag im neuen Jahr. Totale Powerprogramm. Al, mach eine Ansage hier. Los. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Das ist mein Popsofa. So, Leute, ich habe natürlich auch heute zu Rickys Popsofa wieder einen Gast eingeladen. Mal sehen, ob ihr draufkommt. Ein kleiner Tipp von mir. Petri Heil. Kommt er drauf? Es ist natürlich Wolfgang Petri Heil. Tolle Party. Ja, okay, du, ich finde das sehr gut, dass du gekommen bist. Ich werde dich einfach Petri nennen. Gut, ja. Petri, ich finde das irgendwie geil, weil im Radio wollen sie ja nicht mehr mit dir spielen, weil du so versaute Texte hast. Ach so, ich weiß. Ja, du meinst die Texte von meiner verdammten neuen CD, ja? Aber das ist irgendwie scheiße. Ich verstehe die Arschlöcher. Ich soll die Schnauze halten, ja? Heute sag ich Blasen und Titten und Arsch und Latte und Busen und auch noch Oral. Denn auch meine Frau sagt, wenn sie mich erblickt, ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, geil, ja? Gut, gut, jetzt danke. Soll das eine Beschwerde sein? Yeah! Die soll doch jetzt mal die Sau rauslassen. Radio Regenbogen. Achtung. Ein. Zündung. Gewinnspiel. Na dann, volle Spieltrieb voraus. 1, 2, 3, 4. Jetzt geht's los. Good evening, ladies and gentlemen. Presenting to you the Bay Area's very own, the dynamic, the soulful DJ. 0128. 8000. In Ordnung. Seid ihr alle bereit? Es kann losgehen. Haut rein! Jingle hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt der rüber und singt für euch Lieder. Gewinnspiel. Best of 98, unser Gewinnspiel. 0138 8000. We'll be right back. Wir haben 0.45 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, immer noch Gewinnspiel. Haus-Spezial, der Best of 98. Erl hat gesagt, er kann da keinen Unterschied feststellen bis jetzt. Er findet immer nur einen Song. Erl, wieso? Das ist ja fünfmal schlimmer als vor einer halben Stunde. Das kommt noch besser, Erl. now. Radio Regenbogen. Jetzt bin ich gespannt nach Schwimmer. Stereo, Stereo, Stereo Music Power. Freakstar mit Check Your Party, 0.56 Uhr. So, Nachtschwimmer, meine Leitungen glühen heute, das ist ja nicht normal. Ich grüße jetzt die Bärbel. Hallo Bärbel. Hallo. Und du bist zu Besuch in Weil am Rhein, aber kommst aus der Eifel. Ja. So ist es, ja. Und du hast mir jetzt 500 Bretten? Mhm. Lass hören. Also Max DJ, Sech, Phil Holtner, Aqua, Nailin and Kane, BBE, DJ Quicksilver. Hey, auch in der Eifel ist man gut informiert, ha? Ja, das ist richtig. Super, das gibt eine CD für die Bärbel. Juhu! Spitze! Und gewonnen! Ja, Spitze! Gut gemacht, Spitze! Hey, wir haben einen Gewinner gerade. Einen Gewinner! Super! Da bin ich wieder. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Achtung. Ach, Schwärmer. Jetzt geht's mal an die Faxe hier. Da, hier kommt gerade ein Fax von DJ Ödi Pussy aus Potsdam. Ich höre euch übers Internet. Er grüßt Markus Mutschler aus Maulburg, den Karl Lender aus Köln-Süd, Axel Schweiß aus Friedlingen und den Rainer Wahnsinn aus Dollendorf in der Eifel. Silvestergrüße per Fax. Sascha aus Mainz-Ebersheim grüßt Florian Röder, Markus, Julia, Nicole, Natascha, alle Nachtschwärmer. Und wünscht uns alles Gute fürs neue Jahr. Danke ebenfalls. Und er fragt bei Landa. Oh, die habe ich wieder vergessen. Michael Baudermann aus Feudenheim wünscht sich Ayla. Oder Energy 52. Müsste ich dabei haben. Er grüßt seine Freunde, besonders Hagi, Olli, Daniel, Benny und Thorsten. Jörg Meier aus Albstadt-Pfiffingen. Ich möchte bitte meine Freunde grüßen, und zwar die René, Alexander, Martin, Philipp, Tobias, Ralf und die 10, Klasse 10 der Schillerschule Onst-Mettingen. 0621 3375 312. Das ist die Faxnummer. So, Nana, zurücktreten hier. Zurücktreten von der Bahnsteigkante. Work for a highly funded yet unofficial government agency. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. We are the men in black. You know what the difference is between you and me? I make this look good. Houston, wir haben ein Problem. Sie haben alle ein Problem. Und was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Der war einfach zu lange in der Sonne. Balla, verstehst du? Und bloß nicht widersprechen. procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, Jess. I'll do my very best. Auf 54. Eigentlich bin ich ja ganz zufrieden heute, nachschwimmen mit dem Schuhverkäufer. Weil am Silvester, da hat er ja schwer getankt und heute hat er schon wieder einen aufgewärmten. Aber für das ist er eigentlich ganz ruhig gewesen, oder? Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Ein cooler Kerl. Ich würde sagen, lass mal deine Frau erzählen, ha? Peggy. Er versucht, Schuhe zu verkaufen. Er versucht, seine Frau zu befriedigen. Und nichts davon klappt, um die Wahrheit zu sagen. Hier kommt der absolute Hitzeschock für Ihre Ohren. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Ja! Es ist Zeit, abzuheben! Schuhverkäufer hat ein Ansehen, eine kleine Delle jetzt. Wenn du Krieg willst, dann kannst du Krieg kriegen. Das war's dann. Immer freitags mit Charlie 2000. Und mit dem größten Schuhverkäufer, Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ella? Das war ein Witz? Nein, das war kein Witz, war eine Tatsache. Oder es soll ein Witz gewesen sein, ha? Komm, sag mal tschüss. Al. Naja, eine echte Nachtschwärmer-Sendung. Ich bin schon eingeschlafen. Immer die leeren Versprechungen. Tschüss, Nachtschwärmer! Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Doch.